von der Liebe, wie es mit uns mal werden soll. Komm und spiel mit mir das alte Spiel. Von der Liebe, von der Zärtlichkeit und das Spiel vom Glück und vom Leid. Wofür willst du mich lieben? Wofür mich hassen? Und wann willst du mich von dir gehen lassen? Sind wir uns treu, immer aufs Neue? Spiel nicht mehr spielen.